Here, Sheldon, I pulled the new Hellboy for you. It's mind-blowing. Excuse me. Spoiler alert. I didn't spoil anything. You told me it's mind-blowing, so my mind is going into it pre-blown. Once a mind is pre-blown, it cannot be re-blown. I'm sorry. Said the Grinch to Christmas. Einmal im Jahr, meistens so in der letzten, ne, eigentlich immer in der letzten Ferienwoche, findet in Rheine der größte Kinderflohmarkt Deutschlands statt. Und Deutschlands? Das ist tatsächlich der größte Kinderflohmarkt Deutschlands. Ist immer ein riesen Happening. Da ist nämlich die ganze Innenstadt voll mit Flohmarktständen. Beeindruckend. Beeindruckend. Und ich bin jetzt seit 2010 auch wirklich jedes Jahr da gewesen. Und man kann immer ein paar Comics abgreifen. Da kann man wunderbar Comics abgreifen. Sachen, mit denen man überhaupt nicht rechnet, dass das mal gegeben hat. Ich habe alles querbeet. Ich habe jetzt eine Sache, habe ich nicht mitgebracht. Das war ein Album vom kleinen Arschloch. Das war, glaube ich, das zweite. ist halt, wenn man Klassiker. Walter, ist wirklich ein Klassiker. Wenn man Walter Mörs mag, den Zeichner, dann war das, habe ich jetzt extra mitgebracht, weil das ist auch ein Riesenteil, ein riesen Hardcover-Album. Da steht Safe and Sound bei mir im Regal. Möchtest du mal anfangen? Du hast da jetzt natürlich viel Batman liegen. Einmal ein Batman Sonderband, leider nur Teil 2. Das ist eine Geschichte mit dem Pinguin. Du hast hier eine ziemlich standardmäßige Pinguin-Geschichte. Dann auch mal wieder interessant ist, weil von dem Pinguin hat man eigentlich recht wenig so Geschichten. Was eigentlich komisch ist, weil während des Silver Ages war der praktisch neben dem Joker einer der beliebtesten Schurken. Mhm. Einfach weil du noch nicht so viele von diesen anderen Charakteren hattest. Er wird auch ein weiterer Nebencharakter eingeführt. Ich muss jetzt mal eben gucken, wie sein Name war. Pinguin? Harold, genau. Harold, das ist so ein Buckliger, also ein stummer Buckliger. Igor. Igor Kappelpott. Er ist praktisch so ganz talentiert, kann so technische Geräte bauen und für den Pinguin baut er halt dann so Sender, mit denen er seine Vögel ausstattet und dann kann er die praktisch als Waffen einsetzen, allen möglichen Sachen. Und dann macht er hier so eine Vorstellung. Wir haben praktisch diese so ausgestatteten Vögel, versucht er später an so ein paar Diktatoren zu verkaufen. Aber Batman kommt dann an mit einem speziellen Anzug und verhindert das Ganze. Ja, und Harold, den hat man dann später, sieht man auch wieder in Nightfall, wo er da die Bat-Family unterstützt, ist dann halt eine Zeit lang so ein Support-Charakter, baut weiter Gadgets für Batman und dann später auch den S-Bats-Anzug. Oh, Mark Wolfman hat das Skript gemacht. Cool. Mark Bright hat es gezeichnet, auch gar nicht mal so schlecht. Ich mag den Stil eigentlich ganz. Schade, dass ich nicht auch noch Teil 1 habe. Welche Aufgabe ist das jetzt? Welcher Verlag? Aus welchem deutschen Verlag kommt das? Das ist Hetke Comics. Hetke, ja. Die haben damals, also neben Carlsen hat viel Superhelden gemacht damals um die Zeit. Ja. Williams glaube ich nicht mehr, da war schon Condor bei den Marvel-Sachen. Kostete auch schon stolze 15 D-Mark. 15 D-Mark und ist ungefähr so dick wie ein Asterix-Heft, ne? Hätte ich jetzt was gesagt. Ja, doch, stimmt wohl. Auch schon vom Matt ähnlich, ne? Ja, und später hat man noch eine Geschichte über so einen komischen Geist. Und dann auf einmal hat man ein Bild von dem Joker. Und Batman meint, ich habe so ein Gefühl, der Joker lebt wieder. Und dann wird Joker ist zurück. Ich habe hier ein Kontoralbum. Und zwar die Nummer 3 von Captain Victory und die Galactic Rangers von Jack Kirby. Gezeichnet. Ja, wunderbar geschrieben und gezeichnet von Jack Kirby. Ist vom Konzept her ähnlich wie Captain Future. Mhm. Ist, also das ist Captain Victory. Und der hat eine Truppe an Mutanten unter sich. Und die kämpfen gegen die bösen Insektonen. Insektonen. Und hat eben dieser Löwentyp, der heißt Tarin. Mr. Mind. Ja, Mr. Mind. Also er taucht in diesem Heft auch überhaupt nicht auf. Der Fischmensch Orca. Auch sehr tolle, wahrscheinlich deutsche Namen, übersetzte Namen. Von der Zeichnung ist es genau das, was man von Jack Kirby so seit den 70er Jahren kennt. Also die Sachen, die er damals bei Marvel gemacht hat, waren noch ein bisschen aufgeräumter. Sehr schön bunt. Es ist, bunt ist es, aber nicht so knallbunt, wie die Fourth World koloriert war. Kann daran liegen, dass die, glaube ich, auch in Deutschland nochmal koloriert wurden. Soweit ich weiß, haben die Verlage damals nämlich bloß die Schwarz-Weiß-Zeichnung bekommen und koloriert haben sie dann selber. Das ist jetzt auch nicht, wie man jetzt erwarten könnte, bei Marvel oder DC damals erschienen, sondern bei einem Verlag, der Pacific Comics heißt. Kennt jeder. Kennt, das ist damals in den 80ern, war das bestimmt der dritte große Verlag neben Marvel und DC. Keine Ahnung. Ich wusste auch, bis ich dieses Heft vor ein paar Wochen in der Hand hatte, auch nicht, dass es das gibt. Also ich bin ja mit dem Werk von Jack Kirby eigentlich relativ gut vertraut. Das war mir komplett neu. Ist aber genauso abgedreht wie alles, was man aus der Fourth World von ihm kennt. Auch so die Eternals von Marvel. Diese Insektonen, die erinnern mich an die Bugs aus der Fourth World. Nachher von Forager, die Leute richtig. Da. Ja, ähnlich. Aber ich fand so von der Macher her. Hier sind so, die Schurken wirklich. Ich fand sie eher wie die Parademons tatsächlich. Gegen Ende setzt sich Captain Victory dann in so einen großen Roboter und stampft dann sehr brutal durch die Insektonen durch. Siehst du hier? Und das ist wirklich so ein bisschen Power Rangers mäßig. Und eigentlich ziemlich cool, auch sehr episch tatsächlich, weil er geht dann auch dabei drauf. Dieser Roboter mutiert dann irgendwann zusammen mit ihm zu diesem Wesen hier. Huh. Und er opfert sich dann auch. Und du denkst eigentlich, boah krass, eine Storyline, wo der Held stirbt. Das ist mal was ganz anderes. Und dann hast du natürlich im letzten Panel den wunderbaren letzten Satz. Hey Medizinmänner, wir brauchen einen neuen Captain Victory Clone. Okay, das ist okay. Das ist total kacke. Das ist so, hey, wir brauchen wieder einen neuen Timmy. Say it. We are going to need another Timmy. Yay! Cool. Yay! Sollte man mal machen bei DC Comics irgendwie. Superman da so steht, oh, wir brauchen einen neuen Superman-Klon. Ja. Ja. Gut, das war Captain Victory und die Galactic Rangers. Ja, ich habe noch zwei da rumliegen. Ich wollte hier unbedingt noch dieses eine Panel zeigen. Genau. Das ist wirklich herrlich. Siehst dir einfach an und ich will einfach mal deine Reaktion noch auf dieses Bild. Fotografier das gleich mal. Was sehen wir? Ja, wir sehen Batman auf einem Boot mit Hut und Trenchcoat. Boatman. Also das ist so ein Comic aus dem Silver Age da mit dem gelben Bat-Symbol. Irgendwie anfangs der 70er oder so. Und dann Robin in Ketten, ein riesiger Betonklotz und Batman stößt ihn da vom Boot. Boatman. Das war's, Robin. Von jetzt an arbeite ich alleine. Was? Das ist so ein typisches, Silver Age, so eine What-the-fuck-Szene am Anfang des Comics, dann später wird das erklärt. Und in diesem Fall wirklich einigermaßen logisch. Okay. Also am Ende hast du praktisch den Plot-Twist halt, dass Batman halt Robins Tod vortäuscht, weil so Killer hinter ihm her sind. Welche Ausgaben hast du da? Das hier ist Batman Extra von E. Harper Verlag. Nummer 6 hier einmal und nochmal Nummer 2. Ja, und in diesen zwei beiden Extra-Bänden hast du halt so Geschichten gesammelt aus den 70ern. Die Zeit, wo Batman noch nicht ganz so finster war, wo er mehr so ein Detektiv war, auch eher so eine freundschaftliche Beziehung zur Polizei hatte. Mehr noch als in den Comics heute, wo er wirklich auch mal Leuten die Hand geschüttelt hat und mal gegrinst hat. Ist ganz nett gemacht. Allerdings, da es im Taschenbuchformat ist, mussten die teilweise die Geschichten ganz schön schneiden. Mhm. Aber ich fand, für den größten Teil konnte man das wirklich noch gut lesen. Gut. Ich mache dann hier mit Garfield weiter. Mhm. Garfield ist ja eigentlich, was man so kennt aus dem Fernsehen, eigentlich etwas wie eine Zeichentrickserie. Erscheint aber seit 1978 schon als Zeitungsstrip. Und ich habe einen ganzen Stapel Krüger-Bücher tatsächlich, so diese schmalen Krüger-Bücher, bekommen. Und zwar, ich habe jetzt exemplarisch mal mitgebracht, damit man den Wandel erkennt. So, das ist Garfield? Das ist der erste Garfield-Comic aus dem Jahr 1978. Das sieht noch ein bisschen anders aus als das, was man später kannte. Kann ich mal? Natürlich. Also Krüger hat das lange rausgebracht. Bis in die, ich weiß nicht, 30er Ausgaben oder sowas. Und später hat dann E. Harper übernommen. Hm. E. Harper hat dann irgendwann auch angefangen, aber das ist Odie. Odie sieht auch ganz anders aus. Ja, Odie sieht ein bisschen aus wie Yoshi. Sieht wirklich ein bisschen aus wie Yoshi. Super Mario. Super Mario. E. Harper ist dann irgendwann drüber gegangen, hat dann ganze Jahrgänge in so einer Gesamtausgabe rausgebracht. Hm. Die kommen inzwischen alle 2 Jahre, immer mit einem Jahr Versatz. Das heißt, jetzt in diesem Frühjahr ist Ausgabe 17 rausgekommen mit dem Material von 2010 bis 2012. Und da sind dann wirklich alle Comics gesammelt, eben auch die Tagesstrips und auch die Sonntagsstrips. Und im Vergleich dazu habe ich nochmal mitgebracht, das ist jetzt von 1985, glaube ich, ein Special, ein Comic zum TV-Special. Mhm. Und das ist die Geschichte, wie Garfield seine Mutter trifft. Ne, das ist seine Mutter. Ha. Ne, das ist so eine gelbe Tigerkatze in dem Fall. Das sind die Comics zum TV-Film tatsächlich. Die sind auch in Farbe, wohingegen wohingegen die normalen Comics sind schwarz-weiß. Halt. Genau. Und das macht ihr Harper eben auch. Die bringen in der Gesamtausgabe die Strips in schwarz-weiß raus, wohl damit es günstiger wird. Wenn man die aber in Farbe sehen möchte, kann man die seit 1978 auf der Webseite garfield.com auch in Farbe gucken. Der Film war gut? Die beiden TV-Specials habe ich tatsächlich nicht gesehen. Die anderen TV-Specials, wo er mit John Camping geht, ein Halloween-Special, ein Weihnachts-Special und ein Thanksgiving-Special, habe ich auf DVD. Mhm. Und ich habe auch das meiste, was auf, es kamen, glaube ich, 3 oder 4 DVDs raus mit der Serie Garfield and Friends. Die habe ich auch auf DVD zu Hause. Und das ist so meine Kindheit. Garfield and Friends ist so, also dieses, wir Freunde halt. Ja, keine Sorge. Und nun, meine Damen und Herren, Garfield und seine Freunde. Wer Freunde hat, der hat keine Sorgen, ein Freund hat sie dir vom Hals. Das ist dafür Garfield. Dann habe ich hier noch ein Condor-Taschenbuch. Zwar die unschlagbaren 5. Und das sind nicht die Cousins und Cousinen von den 5 Freunden oder die 3 Fragezeichen. Nein, das sind Mark Evaniers DN Agents, die er natürlich bei dem wunderbaren und von uns allen geliebten Verlag Eclipse Comics rausgebracht hat. Den kennt man aber tatsächlich. Ja, also der war Ende der 80er Jahre, Anfang der 90er Jahre wirklich etwas größer. Ich habe es nicht zu Ende gelesen. Ich habe es angefangen. Konntest du es nicht austragen? Ich konnte es wirklich nicht austragen, weil das, was du gerade auch sagtest mit den, Taschenbüchern, das ist ungefähr 2/3 von einem US-Heft. Und dadurch hast du einfach kleinere... Sprechblasen, du hast nicht mehr den Platz. Du kannst nicht die ganzen Dialoge darstellen. Hier ist, du musst teilweise ganze Seiten rausschneiden, wirklich ganze Szenen. Das war zumindest also so bei meinen. Hier ist es, also ich, wie gesagt, ich habe es auch nicht wirklich gemerkt, ob jetzt ganze Szenen rausgeschnitten wurden. Es ist von der Schreibe her, es ist eine Mischung aus Teen Titans und den X-Men. Da hatte ich mir von Mark Evanier eigentlich ein bisschen was mehr vorgestellt und gewünscht, weil er ist eigentlich so der Protégé von Jack Kirby. Ja, was hat er überhaupt sonst noch so geschrieben? Der hat zusammen mit Sergio Aragonés hat der Gros gemacht. Huh. Und, um nochmal auf das Thema zurückzukommen, er hat die Garfield-Fernsehserie geschrieben. Und schreibt aktuell auch die Garfield-Comics, die bei Boom erscheinen. Fand ich ganz lustig, das so in einem Stapel zu haben, tatsächlich jetzt Garfield-Comics von Jim Davis und ein Mark Evanier-Comic. Ist ganz lustig. Und da habe ich auch für unglaubliche 100 Euro-Cent das noch Batman. Noch ein Batman-Taschenbuch. Und mit dem Joker-Fisch. Mit der Geschichte über den Joker-Fisch. Das ist die Geschichte, wo der Joker zum Patentamt geht und irgendwelche Fische vergiftet hat. Ja, und bei jedem verkauften Fisch abkassieren möchte. Was natürlich nicht geht. Warum haben die damals immer auf so großen Sachen gekämpft? Ach ja, genau. Ich erinnere mich sogar an die Szene. Da kämpft er gegen Deadshot und dann... Ist ja wirklich auf einem riesigen... Auf einem riesigen Schreib. Warum haben die das damals gemacht? Oder damals auch mit diesem riesigen Roulette? Warum war das damals so? Hier. Ja, das hatte man ja auch noch so ein bisschen... vor allen Dingen im Silver Age mit diesen riesigen Todesfeinden, die Schurken immer eingesetzt haben. Ich glaube, das ist schon fast eher so eine Parodie davon. Eine Parodie? Ich konnte damit nicht viel anfangen, weil hier ist auch der Pinguin nochmal... Ja. Noch eine Pinguin-Story. Noch eine Pinguin, die ist irgendein anderer Quatsch... Ist Robin. Ist das nicht da auch mit Hugo Strange? Genau, das ist auch die Storyline mit Hugo Strange. Ich konnte, wie gesagt, damit nicht wirklich anfangen. Ja, das ist wahrscheinlich nicht ganz im Kontext alles. Auch du hattest mich auch gefragt, was los war, wo er da als Geist auftritt, wo er da versucht, den Rupert Thorne psychisch fertig zu machen, nachdem er ihn angeblich umgebracht hat. Ja. Aber er hat dann doch überlebt und hat seinen Tod nur vorgetäuscht. Das Einzige, wo ich wirklich auch Spaß dran hatte, ist eben diese legendäre Geschichte, wo der Joker die Fische vergiftet und dann abkassieren möchte, alles andere. Und weil ich damit nicht so viel anfangen kann, habe ich gedacht, ich schenke dir das. Oh, danke. Surprise! I didn't do anything! Super. Insgesamt kann ich sagen, ich habe auf dem Flohmarkt nicht viel Geld ausgegeben, bin aber total zufrieden. Ich glaube, du bist auch gerade total zufrieden, oder? Ja, obwohl ich habe die schon gelesen eigentlich. Aber ich freue mich trotzdem drüber. Ich weiß auch gar nicht, wo habe ich den Comic. Ach, du hast die alle noch? Ja, irgendwo. Ja, du hast auch nicht sortiert. Also ich habe nicht wirklich gut sortiert. Jeder Comic-Nerd, der diesen Schrank sieht, kriegt eine halbe Krise. Also das ist... ganz schrecklich. Ganz, ganz schrecklich. Also wir machen nochmal mit Maxen, wie sortiere ich einen vernünftigen Comic-Schrank-Grundkurs. Ich habe dieses Jahr nicht so viel Geld ausgegeben, tatsächlich nur, ich glaube, 25 Euro. Insgesamt für Comics, Pokémon-Karten und eben ein bisschen Figuren und sowas. Letztes Jahr habe ich wesentlich mehr ausgegeben. bin aber wesentlich zufriedener einfach, weil ich Sachen mir besorgt habe, die einfach meine Comic-Sammlung schön ergänzen, mich nochmal geschichtlich ein bisschen zurückbringen, auch in eine Zeit, wo ich zwar schon am Leben war, aber noch nicht wirklich in der Lage war, Superhelden-Comics zu lesen. Mhm. Dann reden wir jetzt über das nächste Thema, Musik! Machen uns Pizza. Genau, was machen wir bei der Pizza dabei? Machen uns einen leckeren Salat aus Feta-Käse, ja. Kidneybohnen und ja, Mais. Genau. Dazu haben wir eine eigentlich griechische Soße sogar dazu. Wir haben jetzt uns für die italienische Variante entschieden. So, ich mache jetzt hier das Soßenpulver in die Schüssel. Das ist Knorrsoßen, Salatkrönungs-Dixie-Zeug. Das kann man, Tobi habe ich jetzt angewiesen, er soll den Feta klein schneiden. Du kannst natürlich Würfel oder Einmal so quer, ne? Einmal so in Scheiben und dann nochmal genau. Ja, okay, sehr gut. Genau, das reicht genau in dieser. Da kommt pro Tütchen, was man da rein tut, 4 Esslöffel Öl rein. Man kann auch ein bisschen weniger nehmen. Das ist auch das ist ein bisschen nachgefüllt. Muss schon ölig sein. Wir machen jetzt auch die doppelte Menge, weil Tobis Vater ein bisschen verfressener ist. Nein, eigentlich wollten wir mal wie Mittag noch, am nächsten Mittag noch essen wollen. Erfahrungsgemäß, der ist so lecker, da bleibt nichts über. Und dann macht man nochmal für jedes Tütchen 3-4 Esslöffel Wasser. Ja, das ist auch für jeder Sorte eigentlich. Das ist auch bei normalen Salatkrönungen, so Öl-Essig-Krönungen. Ja, das ist genauso. Zwiebeln in Ordnung? Das ist so, ja, das ist schon viel zu groß. Kannst du nochmal so halb so groß machen. Das ist wirklich viel zu groß. So. Dann ist das hier gut. Also wenn das jetzt auch ein bisschen nach wenig Flüssigkeit aussieht, ordentlich durchführen, da kommt hinterher noch die Flüssigkeit von Mais rein. Und das ist für den Kidneybohnen. Nee, von den Kidneybohnen nicht, weil das ist so eine schmierige Ekelpampe. Das sieht aus, das ist wirklich, das wisst ihr gleich sehen, das ist richtig ekelhaft. Das ist so eine Rotwein-Stärke-Soße, das ist wirklich so lecker. So sind die gut, oder? Ja, mach das doch euch nochmal ein bisschen kleiner. Dann halbiert, jetzt müssen die eigentlich super sein. So ist super. Mach ich jetzt mal die Bohnen auf. Ich wollte doch mal nicht. Hier, schau mal. Ja, das ist natürlich. Das möchtest du, glaube ich, nicht im Salat haben? Was für Klaus den Apfeleimer? Nee, ich darf nichts sagen. Bonduell ist das famose Zartgemüse aus der Dose. Isst du Bohnen aus der Dose, kommt das Lose aus der Hose. Ich kann nichts dafür. Magst du das mal bitte aufziehen? Ich hätte es noch nicht hier. Ja? Einfach reinschütten. Zeig die Bohne. Also dieser Bodenschmaller, der ist echt ekelhaft. So, kaltes Wasser abspülen. Schmaller ein bisschen von dem Boden runtergeht. Das schäumt. Soll ich schon mal reingeben? Nein. Kannst, wenn du möchtest, schon mal den Mais reintun. Jo. Auch der ist von Bonduell. Aus der Dose. Oh mein Gott. Wir haben jetzt Bonduell Sticker dabei. Mal gucken, was das jetzt gerade ergibt. Aber das ist ein Maiskolben. Es ist. Eine Katze mit Hut. Es ist ein Meerschweinchen mit Hut. Ein Maisschweinchen. Ich glaube, Meerschweinchen und Katzen sind das gleiche, oder? Mais. Das. Ja. Bananen sind auch Gemüse. Bestimmt. Einfach so rein. Ich muss reingehen. Alles. Eigentlich liebe ich das, den Mais immer. Nee, das ist da nicht nötig, weil das ist ein bisschen Zucker. Den Geruch noch ein bisschen reingeben, ne? Den Geschmack meinst du nicht, Geruch. Nee, es geht auch nicht um die Flüssigkeit. Nee, immer nicht, ja. Weil der ja auch Geschmack enthält, oder nicht? Nee, also ich finde ja Flüssigkeit. Die Schnauze. So. Dazu kommen jetzt die Bohnen. Nicht die Bohnen. Keine Bohnen. So, dann kannst du mir gerne hier mal den Käse holen. So. Das ist ein tolles Rezept, das kann sich so Single. Den Käse hast du wirklich gut geschnitten, aber viel zu groß. Ja, manche Stück hatte ich nicht ganz ja, das erwischt. Dieser poröse Käse ist auch nicht so gut geeignet. Man kann da besser den festen für nehmen. Also dann gibt es einen ganz normalen Leib, Hirtenkäse, Feta, whatever. Man muss auch wissen, ob man da jetzt echten Ziegenkäse reintun muss, aber nicht. Dieser ganz normale aus Kuhmilch reicht auch. So. Und das ist es schon. Das ist alles. Dann habe ich von meiner Oma den Salat, das Rezept für den Salat. Und ich nenne ihn Großmutters Griechensalat. Mexiko Caramba Carajo Salat. Weil durch die Bohnen. Und dann gibt es ein Pumpo Fiasco. Dann gibt es Luftgulasch. Luft aus dem Po, Mexiko. Das war jetzt die Abspannmusik. Ja, aber es läuft noch. Oh, das ist halt so doof, okay. Ja, du weißt noch gar nicht, wie es schmeckt, ne? Ja. Hast du Angst? Nein. Würdest du es probieren? Ja, ich vertraue dir. Nehmen Sie mal den Löffel an den Räuch. Mein Geschmacksurteil wäre, alle Leute da draußen, die einen schnellen Salat brauchen, die auch noch ansatzweise Geschmack haben im Mund, also vernünftige Geschmacksknospen, mach diesen Salat! Okay, Trinity War, unser nächstes Thema. DC ist ja praktisch der Prolog zu dem ersten großen Event in der New 52, was dann Forever Evil sein wird. Möchtest du vielleicht einmal die Handlung zusammenfassen, Steffen? Von Trinity War, ja, gerne. Und zwar geht es in Trinity War grob erstmal um die Geschichte von Pandora und die Geschichte der ja, ihrer Büchse. Ne? Pandoras Döschen, wenn man so möchte. Ne? Hat hoffentlich jeder schon mal von gehört. Von Pandoras Döschen. Und Pandora möchte jemanden finden, der ihr Döschen öffnet. Ein Schelm, der Arges dabei denkt. Ja, lach nicht. Wieso? Also weil ich in der New 52 überall irgendwelche sexuellen Anspielungen entdecke. Zum und Beispiel? Katana, die mit ihrem Schwert schläft. Oh. Und zwar geht es darum, Pandora geht dann los und fragt verschiedene Leute, dass sie jetzt bitte mal die Kiste, ihre Kiste, ihre Büchse, ihr Döschen geöffnet wird. Und der Trick dabei ist, dass die Leute eventuell vollkommen böse oder halt absolut rechtschaffend sein müssen. Richtig. Also entweder eins von beiden Extremen. Sie geht also auch hin zu Superman, fragt Wanda Savage. Genau. Und beide haben aber nicht den Erfolg, den sie sich davon versprochen hat. Also sie kriegt es eben nicht geöffnet, sondern im Prinzip haben alle den Eindruck, oh, ich werde davon eigentlich irgendwo belastet tatsächlich. Ja. Es endet eigentlich damit, dass sich die Justice Leagues irgendwie, also alle drei Justice Leagues, also sowohl die normale Justice League als auch die JLA, als auch die Justice League Dark, irgendwie bekriegen. Der Auslöser, nur sehr kurz. Der Auslöser ist, nein, es wird eigentlich schon, es ist tatsächlich ein Krieg zwischen den Leuten. Der Auslöser ist eigentlich Shazam. Ja. Der Auslöser ist Shazam, der nach dem Kampf gegen Black Adam sagt, hey, wieso nehme ich nicht seine Asche? Fliege zu Black Adams Heimatland, Kandak, wie sagt man? Kandak. So ein Proxyland. Will er seine Asche verstreuen und begeht eigentlich einen Grenzüberschritt, den er nicht nachmachen darf. Und die Justice League folgt ihm. Und weil die Justice League nach Kandak geflogen ist, fliegt jetzt auch die Justice League of America nach Kandak. Ja. Um zu sagen, ihr dürft hier nicht rein. Du kommst hier rein, das hat die Geräuschregelung. Und du kommst hier nicht rein, weil hier ist voll Krieg und so. Das wollen wir denn nicht. Wir wollen, und dann kommt Marshall Manhunter und sagt, ey, du kommst hier nicht rein. Und dann gibt's einen kurzen Kampf zwischen zwei Justice Leagues im Prinzip, Justice League und Justice League of America. Und eben halt nur sehr kurz. Sehr kurz, und auf einmal bringt Superman Dr. Light um. Und genau ab diesem Punkt fängt es eigentlich an, wirklich komisch zu werden. Superman wird sehr krank und sehr schwach. Es wird angenommen, dass Dr. Psycho ihn irgendwie eine Gehirnwäsche verpasst hat. Gehirnwäsche verpasst hat. Auch erklärt, wieso Superman auf einmal anfängt, Leute zu töten. Dann gibt es irgendwelche seltsamen Verbändelungen zwischen Wonder Woman und der Justice League Dark, weil Wonder Woman der Meinung ist, John Constantine könnte irgendwie damit helfen. Ja. Sie holt dann mehr oder weniger die JLD damit rein. Praktisch jeder der verschiedenen JLAs, die teilen sich alle auf und versuchen alle selber eine Erklärung für halt diesen Mord zu finden, wieso Superman auf einmal diesen einen Helden da getötet hat, halt den Dr. Light. Genau. Und zwischen all dem sitzt immer so ein bisschen der Outsider von der Secret Society auf Supervillains. Und hahaha, ich manipuliere euch alle. Das ist alles von der Totalspieler. Was er dann am Ende auch wirklich ist. Und während des Events erzählt dann auch die Atom, in diesem Fall eine weibliche Atom, was ich eigentlich einen sehr schönen Genderswap fand tatsächlich. Es gibt ein paar wunderbare Momente zwischen Atom und Element Woman. Ja. So Kaffeeklatsch-Momente, wo sich beide immer so ein bisschen beruhigen. Ich liebe einfach Element Woman tatsächlich. Und jetzt so während Justice League in den normalen Heften total geniale Momente. So diese Situation. Sehr witziger Charakter, der so ein bisschen Humor reinbringt. Also diese Szene, wie sie dann für die Justice League Mittagessen holen soll und sich dann selber in so ein kleines Auto verwandelt und dann im Drive-In steht und total großartig, diese Figur. Und plötzlich schwingt das alles aber so ein bisschen um tatsächlich. Und aber erst nach einer sehr langen Phase von eigentlich nichts tun. Also in weiten Teilen des Events stehen die sich einfach wirklich gegenüber und tun einfach nichts. Konstantins mit Constantine, der eigentlich nicht schlecht war. Der Witz an der Geschichte ist, es ist aber nicht wirklich ein Tie-In, weil es ja zur Hauptstory eigentlich überhaupt nichts beiträgt. Ja. Genauso wenig wie das Phantom Stranger Tie-In ein Tie-In ist. Das einzige wirkliche gültige Tie-In sind halt eben die Pandora-Hefte, wo wirklich nochmal Ebenen hinzugefügt werden. Genau. Wo es hier rumgeht. Shade-Agenten mit reingebracht. Ich glaube, DEO. Ja, DEO. Agenten aus Batwoman. Werden da in die Serie mit eingeführt. Also nach dem Motto, wir beobachten dich, du bist ein Meta-Human. Oder eine Legende oder irgendwas dazwischen. Ja. Ne? Das sind die einzigen Hefte, die wirklich Spaß machen dazwischendurch. Und die anderen beiden sind einfach nur nervig. Das Ganze endet dann wirklich mit Justice League 23 auf diesem großen Finale. Und das war für mich, Justice League 23 war für mich ein Schlag ins Gesicht, aber ein positiver Schlag. Weil das Ende der Serie war. Das Ende der Serie. Weil es ist einfach richtig eskaliert. Es ist richtig eskaliert. Denn ich habe mich in meiner Review auf Nerd auf dem Blog noch darüber beschwert, dass bestimmte Momente nicht vernünftig vorbereitet worden sind. Und hab vergessen, wer den Scheiß geschrieben hat. Es war fucking Geoff Johns. Und der ist das Mastermind auf Vorbereiting. Stimmt. Und wenn man sich die Hefte von der Justice League anguckt, 18, 19, 20, da werden Major Plotpoints vorbereitet. Batmans Kryptonitring wird geklaut. Genau. Und du fragst dich erst, ja, wozu? Und dann rennt der Sparrow dann irgendwann damit rum. Und die Atom stellt fest, da ist ein ganz kleiner Splitter rausgeschnitten worden. Das war der Splitter, der hinterher in Supermans Kopf gelandet ist. Ja, und dann für die Krankheit gesorgt hat. The Grid, dieser Roboter, der aus dem Cyborg rausbricht, ist das Informationssystem, was die Justice League sich installiert, um Cyborgs Kopf ein bisschen zu entlasten, weil damit Informationen zugeschwemmt wird. Ja, genau. Die Tatsache, dass die Atom plötzlich in Cyborg rumstromern kann und ihn hacken kann, so sie wird gezeigt, wie sie in einem Videospiel ist. Ja, sie ist in so einem Massively Multiplayer Online-Game und kämpft dagegen irgendwelche Orks. Sie ist in dem Computer drin. Geoff Johns, the Master of Foreshadowing, ne, bereitet diese kleinen Momente vor und du merkst es nicht. Es ist da und du merkst es nicht, weil du warst ja auch der Meinung, hey, die Atom, Doppelagent für die JLA, aber dass es hinterher rauskommen würde, dass sie noch für eine dritte Partei arbeiten würde. Und das ist auch wirklich der Moment, wo ich beginne, diesen weiblichen Atom zu mögen, weil mir tun bloß die Leute leid, die wirklich Ray Palmer mochten. Den wirklich, den ersten Atom. Ich mag das neue Crime Syndicate. Es sind ein paar neue Charaktere dabei. Sehr im Silver Age-Stil gehalten. Richtig. Also man wird jetzt nicht unbedingt mit den neuen Outfits aus diesem Frank Quitely, Grant Morrison damals von Grant Morrison und Frank Quitely. Wird er nicht unbedingt damit belästigt, weil das war schon teilweise sehr, sehr krass. Ich mache den Allman-Anzug. Da sind sie auch lange mit dabei geblieben. Der ist, glaube ich, hinterher in einem Countdown oder sowas zu Final Crisis. Ich habe Final Crisis gesagt. hatte er eben auch diesen Anzug, der sehr daran erinnert hat, an diesen Frank Whiteley-Reboot. Aber dieser neue Anzug, den fand ich wirklich cool mit dieser Kapuze, mit diesen Federn sozusagen da dran. Ja. Dieser sehr ernste Blick. Ich mag Deathstorm. So, das ist ja diese böse Variante von Firestorm. Weil, überleg mal, wie lange Firestorm gibt es seit den 70er Jahren. Das ist ein sehr alter Charakter. Und er kriegt nie wirklich Respekt. Er kriegt nicht wirklich den Respekt. War auch ein Robot Chicken Special. And now, real characters from the DC Universe. Hey there, I'm Firestorm. Can you believe it, folks? Take a good look at this douche. I'm Firestorm, the nuclear man. I was in the Justice League. His hair is actually made of fire, but he blows through his comb budget pretty quickly. But I'm really popular. We'll be back next time for Real Characters of the DC Universe. Der Storm hat einfach dann auch nochmal klar gemacht, wie wichtig Firestorm auch tatsächlich ist für die Justice League. Mhm. Zu sagen, wir geben ihm den bösen Counterpart, war die beste Entscheidung. Das war nicht schlecht. Dieser Moment, wo Sea King, das ist so die böse Variante. Genau, die böse Variante von Aquaman, der einzige, der wirklich den Eintritt in das normale DCU nicht schafft, der bei der Teleportation stirbt. Und er sieht aus wie der 90er Jahre Aquaman von der normalen DCU. Großartig. Es ist so fantastisch. Großartig. Ja, ich habe so ein bisschen wirklich den Trinity War vermisst und hatte am Anfang einmal ein kurzes Gefecht zwischen den Justice Leagues und am Ende nochmal, aber ich hätte es wirklich besser gefunden, wenn es eine große Schlacht gegeben hätte, wo man dann noch wirklich so in Detail auf die einzelnen Kontrahenten eingegangen ist. Man hat immer so gesagt, ja, die JAA, die haben immer so Mitglieder bestimmt, die dann die Counterparts von den Justice League sind, zum Beispiel Batman, Catwoman oder Vibe und Flash, die dann wirklich Fähigkeiten haben, mit denen man die Fähigkeiten des anderen auskontern hatte, und das hatte man dann nicht wirklich. Nee. Das fand ich sehr schade. Das Einzige war wirklich mit Vibe, der irgendwie mit seinen komischen Schallwellen oder was er da macht, dann die Frequenz den Flash von der Speedforce abkoppeln konnte. Mhm. Und für den größten Teil wirklich, der Anfang war gut von dem Event, fand ich, und das Ende nachher mit dem Reveal, dass das Crime Syndicate auftaucht und dann das Event Forever Evil einleuchtet, fand ich gut. Aber der Mittelteil wirklich, das war ein bisschen langweilig. Also typische Event, die einzelnen Charaktere teilen sich in Gruppen auf und gehen dann halt untersuchen halt dieses Mysterium jeder auf seine andere Art. Wonder Woman denkt, es hat etwas mit Magie zu tun. Batman denkt, dafür brauchen wir, gibt es irgendwie eine rationale wissenschaftliche Erklärung. Wohl nachher besucht er den Himmel zusammen mit Phantom Stranger. Schade fand ich einfach, und das ist so ein bisschen das, was für mich als Nachgeschmack, wirklich bitterer Nachgeschmack, übrig bleibt, ist Pandora. Hm. Man ist hingegangen und hat gesagt, sie war Pandora, sie hat die Büchse der Pandora geöffnet, hat damit die sieben Todsünden auf die Welt und damit das Böse auf die Welt abgelassen. Daraus wurde nichts weiter gemacht, als dass diese Todsünden immer um diese Box herumschwirrten. Sie war offensichtlich die Einzige, die sie wirklich wahrnehmen konnte. Alle anderen hatten immer das Gefühl, sie werden von dieser Box korrumpiert. Korrumpiert und aber tatsächlich ist die Box eigentlich nichts anderes als eine Motherbox. Ein Portal. Und die Erde 3 ist hier in diesem DCU wirklich der Geburtsort des Bösen. Ja. Wir haben das normale DCU, das ist praktisch die gute Welt, weil alle Leute mal rechtschaffend waren, und deshalb gibt es da auch so viele Helden, und die auch wirklich immer gegen die Bösen. Was auch spannend wird, wie ist überhaupt die Büchse auf unserer Welt gelandet? Weil die ja wirklich 8000 Jahre vor unserer vor der aktuellen Zeitrechnung von Pandora gefunden wurde. Mhm. Pandora ist ein Charakter, man hat sie gesehen im Entstehungsmoment der Nuclear 52, eben als The Flash versuchte, in seine eigene Zeitlinie zurückzukommen, am Ende von Flashpoint. Da war ich aber immer noch der Meinung, sie hat damit zu tun, dass diese Zeitlinien auseinander sind. Genau. Also jetzt das im Prinzip drei Universen. Anderes. Das heißt, man hat einen Charakter genommen, hat gesagt, wir machen mal hier eine Tür auf, wissen aber noch nicht, was dahinter ist. Und sobald wir dann durch die Tür durchtreten, überlegen wir uns halt. Was mich fragen lässt, ob sie auch schon im alten DC-Universum irgendwie existierte. Es gab, glaube ich, eine Figur namens Pandora, die auch irgendwo im Wonder Woman-Universum unterwegs war. Mehr weiß ich aber auch nicht. Aber ich meine, dadurch, dass Pandora eben auch Teil der griechischen Mythologie ist, ist es naheliegend, so einen Charakter irgendwann mal aufzubauen. Ja, inwieweit das jetzt noch die Erfüllung unserer Träume ist, kann ich nicht sagen. Trinity War war es sicherlich nicht, hatte wirklich ein unerwartet gutes Ende. Ja, das mit, schon. Das hat das Ganze nochmal gerettet, würde ich sagen. Ja, nach hinten raus nochmal wirklich gerettet. Hatte in sich selber nochmal ein, zwei gute Momente, aber so über den Daumen gepeilt, wirklich nichts Besonderes. War nur ein weiteres Crossover, wie man es in der New 52 jetzt schon zigmal hatten. Seien wir mal optimistisch. Ja, das hat uns die letzten zwei Jahre auch gut geholfen. Dann war's das zu Trinity War. Ja, der Bus ist weg. Der Bus ist weg. Das ist unser Schlusswort. Der Bus ist weg. Busfahrer, zieh die Jacke aus! Musik. Zeitlinien wieder vereinen oder auseinanderdröseln oder Mittagessen kochen, weil es gibt einen Topf und alles ist durcheinander. Ich wäre für Ravioli. Parmesan. Ja. Hammer time! Be apart.